Ein Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes veröffentlichte am 21. Juli eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Vor kurzem fand in der Mongolei die asiatisch-europäische Gipfelkonferenz statt. Hier ließ die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye böse Worte fallen wie: Nordkorea müsse entnuklearisiert werden und man solle Nordkorea zu einer richtigen Reform führen. Dabei bettelte sie gemeinerweise bei vielen Ländern um die Ausführung der Sanktionen gegen die DVRK. Damit hat Park Geun-hye nochmals vor der Welt gezeigt, dass sie dem Wesen nach eine böse Konfrontationsfanatikerin ist, die von dem konstitutionellen Ablehnungsgefühl und der Feindseligkeit gegenüber der gleichen Nation besessen ist. Ihr Benehmen ist bloß eine Wiederholung der ekelerregenden Schandtaten, die die Völkergemeinschaft bei ihren Auslandreisen erleben konnte. Seit ihrem Amtsantritt zur Präsidentin unternahm sie über 20 Male Auslandsreisen. Jedes Mal wiederholte sie, egal wer ihr Gesprächspartner war und was auf der Tagesordnung stand, rücksichtslos die Verleumdung der gleichen Nation im Norden, befürwortete die Auseinandersetzung mit ihm und machte sich somit lächerlich. Mit diesmaliger Reise will Park Geun-hye dem harten Protest der südkoreanischen Bevölkerung und den allgemeinen Kritiken gegen den unterwürfigen Beschluss über die Einführung des amerikanischen Raketensystems SAAT ausweichen. Das Park Geun-hye-Regime findet bei niemandem Verständnis, auch wenn es vor der Welt lauthals von der Denuklearisierung Nordkoreas und Sanktionen gegen Norden redet. Sie soll genau wissen, dass niemand ihr Gehör schenkt und dementsprechend nicht leichtsinnig reden. Durch ihre Reise ist es ans Licht gekommen, dass Park Geun-hye eine beispiellose internationale politische Prostituierte ist, die den äußeren Kräften die Interessen eigener Nation ganz verkauft hat und eine abscheuliche Hexe ist, wegen der die ganze Nation Unglück und Leiden hinnehmen muss. Ihr, die ausschließlich die schlimmsten Sünden begeht, wird nur hartes Urteil der Geschichte zuteil.